Pressemitteilung der Piratenpartei NRW. Scharfe Kritik am Plakatmotiv Kulturfledderer des Deutschen Kulturrats. Die drastische Motivwahl des Deutschen Kulturrats für das Plakat Kulturfledderer kritisiert der Arbeitskreis Kultur und Medien NRW und fordert eine Rücknahme der Plakataktion. Aus Sicht der Piraten ist die Darstellung nur eine polemische Kampfansage an die Netzkultur, welche sich auch durch Mashups, Remixes und Neuinterpretationen bestehender Kultur definiert. Vor dem Hintergrund der mittlerweile sachlichen Diskussion zum Thema Urheberrecht und Künstlervergütung ist dieses Plakat ein Schlag ins Gesicht für die Bemühungen um einen konstruktiven Dialog. Wir stehen für ein Miteinander und nicht für eine Eskalation, meint Elle Nördinger, Sprecherin des AK Kultur und Medien NRW. Daher wollen wir nach Vorbild des Urheberrechtsdialogs auf Bundesebene auch in NRW das Gespräch mit Künstlern, Medienleuten und anderen Kreativen suchen, führt Nördinger weiter aus. Die Piraten setzen sich für eine faire Künstlervergütung ein. Es gilt, sinnvolle und transparente Vergütungs- und Vertriebswege für Künstler und das Publikum zu finden, anstatt andauernd eine vermeintliche Kostenloskultur zu beklagen. Das Publikum, welches kulturelles Gut im Netz nicht mehr nur passiv konsumiert, sondern auch remixt, sollte nicht durch Drohkampagnen und Einschüchterungen auf die Rolle der Zahler reduziert werden. Kultur ist heute mehr denn je ein Dialog geworden. Dies gilt es in künftigen Fassungen des Urheberrechts sowie Vertriebs- und Vergütungsmodellen zu berücksichtigen. Bezahlbare, allgemein zugängliche und publikumsfreundliche Kulturangebote zu schaffen und zu unterstützen, ist ein wichtiges Anliegen der Piratenpartei. Wir stehen für eine Urheberrechtsreform im Sinne der Künstler und des Publikums, so Elle Nördinger. Und wir verwehren uns aufs Schärfste gegen diese Art der Polemik, welche der Deutsche Kulturrat mit dieser Plakataktion fördert. Mit den Piraten soll es mehr Kultur geben, nicht weniger. Die Abschaffer sind andere. Verantwortlich Achim Müller. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.